Degen. Wir tragen den Degen zur Erinnerung an unsere Verbindung mit dem Tempelorden. Die Brüder tragen den Degen zur Erinnerung an die Wiedererbauung der Mauern Jerusalems. Dreieck. Das Dreieck erscheint zuerst im dritten Grade unverhüllt, in dem ersten Grade als Kelle, vergleiche Kelle, und bedeutet erstens den Sitz Gottes, zweitens die drei allgemeinen Eigenschaften Gottes, drittens den Grundstein des Tempels, viertens ist es das Symbol des Feuers. Im siebten Grad im Osten hinter dem Altar steht ein goldenes Dreieck. Mit den Händen wird das Dreieck gemacht bei Tafellogen und im achten Grade. Dreieinigkeit. Zwei Dinge lassen sich nicht in Abrede stellen. Erstens, dass bei allen wichtigsten Handlungen des Ordens die Dreieinigkeit angerufen wird. Zweitens, dass darunter im Allgemeinen der herkömmliche Lehrbegriff der katholischen Kirche verstanden werden muss. Erkennung. Es ist wichtig, immer festzustellen, dass unsere Akten in allen Graden als das Eigentümlichste des Freimaurers, denn nur am eigentümlichsten kann man Zeichen, Griff, Wort und Gebräuche bei der Aufnahme ansehen. Ich zitiere nur einige Stellen. Erster Grad: Als freier und angenommener Maurer wird man erkannt an Zeichen, Griff und Wort und den Umständen bei der Aufnahme. Vierter Grad: Ein St. Andreas-Mitarbeiter wird erkannt daran, dass er die Akazie genommen hat. Fenster. Es ist kein Fenster im Norden, weil im Norden die Finsternis das Böse ist, welches damals keine Macht hatte. Wir sehen auch hier die übliche Gräuelpropaganda gegen unsere Vorfahren, nach der die Kultur erst mit der Einführung des Christentums aus dem Osten gekommen ist. Das Gegenteil ist richtig. Unsere vorchristlichen Vorfahren im Norden besaßen eine sehr hohe Kultur und eine hohe Sittlichkeit. Überhaupt versteht man unter Fenster im Orient etwas, was das Gute fördert, weil durch Vermittlung der Fenster Licht und Sonne eingelassen werden. Historisch bedeuten die Fenster im Osten das Königreich Jerusalem, im Westen Aragonien und Kantilien, im Süden den Papst. Figur des Schweigenden. Über diese Figur, über die Wandsymbole und Inschriften im vierten Grade, schweigen unsere Akten vollständig. Ich habe in einer besonderen Arbeit diese Figur erklärt. Gerade über diese Gestalt schweigt die Geheimschrift. Die Gestalt des Schweigenden, eine männliche Gestalt, steht im vierten Grad der großen Landesloge im Tempel. Sie legt die rechte Hand auf den Mund und gebietet hierdurch Schweigen. In der linken Hand hält die Gestalt die Akazie, ein jüdisches Symbol. An der Stelle, an der sich die Geschlechtsteile des Mannes befinden, befindet sich bei der Gestalt ein rotes Kreuz in der Form des Eisernen Kreuzes. Jahrhunderte bevor am 10. März 1813 bei Beginn des Befreiungskrieges das Eiserne Kreuz gestiftet wurde, trug diese Gestalt dieses Kreuz an der Stelle der Geschlechtsteile. Es kann hier nur auf Ludendorffs Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse 151. bis 153. Tausend verwiesen werden. Es ist einwandfrei festgestellt, dass das Eiserne Kreuz, das Schwarze Kreuz mit silbernem Rande, schon 1770 in dem Brauchtum der großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln und in der strikten Observanz vorkam. Zweifellos haben im Jahre 1813 Freimaurer an den Entwürfen des Eisernen Kreuzes mitgearbeitet. Der abtrünnige Freimaurer Napoleon I. sollte unter einem freimaurerischen Zeichen gestürzt werden. Stolz wollen wir auch künftig das Eiserne Kreuz tragen, das wir uns vor dem Feinde erworben haben und das uns ein Ehrenzeichen ist. Fußboden. Fußboden, rautiger, ist als Symbol von Salomons Tempel hergenommen und gehört an die Gruppe der drei Zieraten neben Stern und Franzen. Er dient, die Grundreste des Tempels zu decken und deutet durch verschiedene Farben in verschiedenen Logen Verschiedenes an. Gabaon. Dabaon nennt sich ein Freimaurermeister, weil der vornehmste Altar und die Bundeslade vor Erbauung des Tempels und während der Unruhen in Judäa zu Gabaon verwahrt wurden. Auf Hebräisch heißt Gabaon eine Anhöhe und dient zur Erinnerung an die schottischen Berghöhen, wohin sich die Templer flüchteten. Gleichnisse. Gleichnisse heißt eine Gruppe von Symbolen unserer Lehrlingstafel. Sonne, Mond und die zwei Säulen J und B. Sie heißen Gleichnisse, weil sie noch mehrere dem Lehrling unbekannte Deutungen haben. Wir sehen, dass es sich ausschließlich um jüdisches Geistesgut handelt. Unter dem Reiz des Geheimnisvollen wird den Hochgradbrüdern in allen Großlogen und Logen der Erde 100%iges jüdisches Geistesgut beigebracht. In allen Großlogen und Logen spielen die geheimen Zahlen eine große Rolle. Es ist deshalb von besonderer Wichtigkeit, was die Geheimschrift-Konkordanz über den Begriff der Zahlen ausführt. Bestimmte Zahlen gehen durch unsere ganze Symbolik hindurch, sowohl mit wissenschaftlichen als historischen Ausdeutungen. Wohl ist gelegentlich die einzelne Zahl in ihrer einzelnen Bedeutung in unseren Akten bis Ende des 9. Logenbuches erklärt und von mir auch bei den betreffenden Artikeln angeführt, allein das eigentliche Prinzip, die zugrunde liegende kabbalistische Zahlenwissenschaft, ist außer bei der Lehre von Sephirot, auf welchen Artikel ich hier verweise, nirgends eingehender behandelt und bleibt dunkel, obwohl sich überall ein energischer Zusammenhang zeigt. Die einzige prinzipielle Stelle findet sich in dem 7. Logenbuche. Die Geheimnisse der Freimaurerei gründen sich auf die Zahl 3. Die Freimaurer unterschreiben alle Briefe an andere Freimaurer, auch ganz belanglose Mitteilungen vor der Unterschrift mit den Buchstaben IDUHZ. Den Brüdern der unteren Grade wird mitunter gesagt, das bedeutet in der unerschütterlichen herzlichen Zuneigung. Es heißt aber in den uns heiligen Zahlen. Und dann folgen stets 3 Punkte. Denn daraus, aus der 3, entstehen 9, 10, 27 und 81, welche Zahlen sämtlich in den Ordenszeichen, Schlägen und Sinnbildern vorkommen. Denn die Zahl 3 ist die vollkommenste, weil sie Ursprung, Fortgang und Wirkung in sich fasst. Unsere Väter haben die Zahl an Sinnbilder und an beide die Auslegung ihrer Kundschaft geknüpft, um dadurch die Erlangung dieser Kenntnisse zu erleichtern, da alle Begriffe für körperliche Wesen schwer zu fassen sind, wenn sie nicht durch körperliche Dinge dargestellt werden und weil, erstens, durch die rechtliche Proportion das Maß, Zahl und Gewicht das ungehörige Verhältnis aller großen und kleinen Dinge bestimmt wird, zweitens, weil solcher Gestalt der Gang, den manche Begebenheiten genommen haben, durch unverwerfliche Beweise klarer gemacht wird. In welcher Weise Sinnbilder durch Zahlen ausgedrückt werden, davon ein Beispiel: Sei mir gegrüßt durch die Zahl 3. Hier ist also gesagt, dass der Gang, den manche Begebenheiten genommen haben, durch die Zahlen, durch unverwerfliche Beweise klarer gemacht wird. Dieser in dem üblichen schwerfälligen Freimaurerdeutsch gefasste Satz kann sich selbstverständlich nur auf die geschichtlichen Begebenheiten beziehen. Der Hochgrad-Freimaurer lebt nun ganz in dem Brauchtum und in der kabbalistischen Zahlensymbolik der Hochgrade. Er geht vollkommen in dieser Geisteswelt auf. Es ist deshalb durchaus naheliegend, dass Staatsmänner und ihre Berater, die Hochgrad-Freimaurer sind, für die von ihnen herbeizuführenden Begebenheiten mitunter Tage wählen, deren Daten mit den oben genannten symbolischen und heiligen Freimaurerzahlen übereinstimmen. Es wäre merkwürdig, wenn es anders wäre. In diesem Zusammenhang kann hier nur auf das Werk Ludendorffs Kriegshetze und Völkermorden verwiesen werden. Es ist für jeden Geschichtsforscher unerlässlich, die Geisteswelt und den Seelenzustand derjenigen Menschen genau zu kennen, die Geschichte gemacht haben. Auch die Schrift der Psychiaterin Dr. Med. Mathilde Ludendorff, induziertes Irresein durch Okkultlehren, muss in diesem Zusammenhang genannt werden. Wem es unglaubwürdig erscheint, dass das Brauchtum eine Verblödung erzeugt, der sollte in dieser Schrift den Abschnitt künstliche Verblödung durch Symbolik durcharbeiten. An einer anderen Stelle sagt die Konkordanz, Freimaurer sind verbunden, das Böse zu vertilgen, dass kein Andenken von ihm möge gefunden werden. Das ist auch der Inhalt der Eide von dem Verräter, von dem Feinde dürfen nach Vollstreckung des Spruches keine Reste mehr übrig bleiben. Böse ist natürlich für den Freimaurer jeder Gegner der Freimaurerei. Vergleiche das Schicksal der Leiche Schillers, Lessings und Mozarts, hierüber M. Ludendorff, Der ungesühnte Frevel, neueste Auflage Januar 1936.